Konjunkturzyklen und Finanzkrisen. Während in einem freien Kapitalmarkt die Bereitstellung von leihgebundenen Mitteln von den Marktteilnehmern bestimmt wird, die sich entscheiden, Kredite auf der Grundlage des Zinssatzes zu vergeben, wird in einer Volkswirtschaft mit einer Zentralbank und einem Mindestreservesystem die Bereitstellung von leihgebundenen Mitteln von einem Komitee aus Ökonomen unter dem Einfluss von Politikern, Bankiers, TV-Experten und manchmal, was höchst verwunderlich ist, von Militärs gesteuert. Jedem, der sich mit volkswirtschaftlichen Zusammenhängen auskennt, sind die Gefahren einer Preiskontrolle völlig klar. Wenn der Staat die Preise für Äpfel festlegt und fixiert, führt dies durch Über- oder Unterproduktion entweder zu einem Mangel oder einem Überschuss und großen Verlusten für die Gesellschaft insgesamt. Auf den Kapitalmärkten geschieht etwas Ähnliches, jedoch mit weitaus gravierenderen Auswirkungen, weil sie jeden Wirtschaftszweig betreffen, da das Kapital an der Produktion jedes einzelnen Wirtschaftsguts beteiligt ist. Es ist zunächst wichtig, den Unterschied zwischen leihgebundenen Mitteln und tatsächlichen Investitionsgütern zu verstehen. In einer freien Marktwirtschaft mit solidem Geld müssen die Sparer den Konsum auf einen späteren Zeitpunkt verschieben, um zu sparen. Geld, das in einer Bank angespart wird, kann vom Sparer nicht mehr für den Konsum verwendet werden, wodurch der Sparer den Genuss des Konsums zeitlich aufschiebt, um irgendwann in der Zukunft mehr Genuss zu erleben. Dieser Sparbetrag entspricht genau der Höhe der leihgebundenen Mittel, die der Produzent verleihen kann. Die Verfügbarkeit von Investitionsgütern ist untrennbar mit der Reduzierung des Konsums verbunden. Die tatsächlichen materiellen Ressourcen, Arbeitskräfte, Grundstücke und Investitionsgüter werden von der Bereitstellung von Endverbrauchsgütern zur Produktion von Investitionsgütern übergehen. Der typische Arbeitnehmer arbeitet dann nicht mehr im Autoverkauf, sondern in einem Autowerk. Metaphorisch ausgedrückt könnte man auch sagen, dass die Körner gesät statt gegessen werden. Knappheit ist der Ausgangspunkt jeder Volkswirtschaft und der größte Erkenntnisgewinn daraus ist, dass alles Ersatzkosten hat. In den Kapitalmärkten wirken die Opportunitätskosten des Kapitals wie nicht ausgeübter Konsum und die Opportunitätskosten des Konsums wirken wie eine nicht getätigte Investition. Der Zinssatz ist der Preis, der diese Beziehung regelt. Wenn der Markt nach mehr Investitionen verlangt, steigt der Zinssatz und motiviert dadurch mehr Sparer, mehr von ihrem Geld für Einsparungen auf die Seite zu legen. Wenn der Zinssatz sinkt, motiviert dies die Anleger zu mehr Investitionen, insbesondere in technologisch fortschrittlichere Produktionsmethoden mit einem längeren Zeithorizont. Ein niedriger Zinssatz ermöglicht es also, langfristige und produktivere Produktionsmethoden umzusetzen. Die Gesellschaft fischt dann nicht mehr mit Angeln, sondern mit großen motorisierten Schiffen. Mit fortschreitender Entwicklung und zunehmender Komplexität der Wirtschaft ändert sich die Verbindung zwischen materiellem Kapital und dem Markt für leihgebundene Mittel in der Realität nicht, aber sie wird von den Menschen verzerrt wahrgenommen. Eine moderne Wirtschaft mit einer Zentralbank basiert darauf, diesen wichtigen Ausgleich zu ignorieren und geht davon aus, dass die Banken Investitionen mit neuem Geld finanzieren können, ohne dass die Verbraucher auf den Konsum verzichten müssen. Die Verbindung zwischen Spareinlagen und leihgebundenen Mitteln, geschweige denn die katastrophalen Folgen, diese zu ignorieren, ist sogar so stark unterbrochen, dass sie nicht einmal mehr in Wirtschaftslehrbüchern gelehrt wird. Da die Zentralbank die Geldmenge und den Zinssatz verwaltet, kommt es zwangsläufig zu einer Diskrepanz zwischen Spareinlagen und leihgebundenen Mitteln. Die Zentralbanken versuchen im Allgemeinen, das Wirtschaftswachstum und die Investitionen anzukurbeln und den Konsum zu steigern. Deshalb neigen sie dazu, die Geldmenge zu erhöhen und den Zinssatz zu senken, was zu mehr leihgebundenen Mitteln im Verhältnis zu Spareinlagen führt. Bei diesen künstlich niedrigen Zinssätzen nehmen Unternehmen zur Finanzierung von Projekten mehr Schulden auf als das, was von den Sparern durch ihre geleisteten Spareinlagen zur Finanzierung dieser Investitionen vorhanden ist. Dies bedeutet, dass der Wert des aufgeschobenen Verbrauchs geringer ist als der Wert des aufgenommenen Kapitals. Ohne einen ausreichenden Aufschub des Verbrauchs wird es nicht genügend Kapital, Land und Arbeitsmittel geben, um diese in den ersten Produktionsstadien von Konsumgütern zu höherwertigen Investitionsgütern umzuwandeln. Letztlich gibt es nichts umsonst und wenn die Verbraucher weniger sparen, muss es weniger Kapital für die Investoren geben. Das Drucken neuer Geldscheine und das Erzeugen neuen digitalen Geldes, um die Defizite beim Sparen auszugleichen, erhöht nicht auf wunderbare Weise den tatsächlichen Kapitalbestand einer Gesellschaft, sondern wertet nur die bestehende Geldmenge ab und verzerrt die Preise. Dieser Kapitalmangel ist nicht sofort erkennbar, denn Banken und die Zentralbank können genügend Geld für die Kreditnehmer ausgeben. Das ist schließlich der größte Vorteil bei der Verwendung von unsolidem Geld. In einer Volkswirtschaft mit solidem Geld wäre eine solche Manipulation des Kapitalpreises unmöglich und würde wie folgt ablaufen. Sobald der Zinssatz künstlich niedrig angesetzt wird, spiegelt sich der Mangel an Sparkapital bei den Banken in einem reduzierten Kapitalangebot für die Kreditnehmer wider, was zu einem Anstieg des Zinssatzes führt, was wiederum die Kreditnachfrage reduziert und das Angebot an Ersparnissen so lange erhöht, bis die beiden Faktoren übereinstimmen. Unsolides Geld macht eine solche Manipulation möglich, aber natürlich nur für kurze Zeit, denn die Realität kann nicht für immer verschleiert werden. Die künstlich niedrigen Zinssätze und das überschüssige gedruckte Geld verleiten die Produzenten dazu, sich an einem Produktionsprozess zu beteiligen, der mehr Kapital erfordert, als tatsächlich verfügbar ist. Das überschüssige Geld, das durch keinen tatsächlichen aufgeschobenen Verbrauch gedeckt ist, bringt zunächst mehr Produzenten dazu, Kredite aufzunehmen. Sie operieren dann getäuscht vom Irrglauben, dass das Geld es ihnen ermöglichen wird, alle für ihren Produktionsprozess notwendigen Investitionsgüter zu kaufen. Wenn nun immer mehr Produzenten um immer weniger Investitionsgüter und Ressourcen bieten, als sie an vorhandenen Beständen erwartet hatten, ist das natürliche Ergebnis ein Preisanstieg der Investitionsgüter während des Produktionsprozesses. Spätestens an diesem Punkt wird die Manipulation offensichtlich, was zum gleichzeitigen Zusammenbruch mehrerer Kapitalanlagen führt, die zu den neuen Investitionsgüterpreisen plötzlich unrentabel werden. Diese Projekte sind es, die Mises als Fehlinvestition bezeichnet. Investitionen, die ohne die Verzerrungen am Kapitalmarkt nicht getätigt worden wären und deren Fertigstellung nicht möglich ist, sobald die Kapitalmarktverzerrungen offensichtlich werden. Die Intervention der Zentralbank auf dem Kapitalmarkt ermöglicht es einerseits, dass aufgrund der Preisverzerrungen, die zu Fehleinschätzungen der Anleger führen, mehr Projekte durchgeführt werden können, auf der anderen Seite jedoch kann sie die tatsächlich verfügbare Kapitalmenge nicht erhöhen. Somit können diese zusätzlichen Projekte nicht abgeschlossen werden und führen zu einer unnötigen Kapitalverschwendung. Die Aussetzung dieser Projekte führt gleichzeitig zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit im gesamten Wirtschaftssystem. Dieser gleichzeitige Ausfall von überforderten Unternehmen über das gesamte Wirtschaftssystem hinweg ist das, was als Rezession bezeichnet wird. Nur wenn man die Kapitalstruktur versteht und wie die Zinsmanipulation den Anreiz zur Kapitalakkumulation zerstört, ist man auch in der Lage, die Ursachen von Rezessionen und Konjunkturschwankungen zu begreifen. Der Konjunkturzyklus ist das natürliche Ergebnis der Manipulation des Zinssatzes, der den Kapitalmarkt verzerrt. Dies geschieht, indem er den Anlegern suggeriert, mehr Kapital erhalten zu können, als aufgrund des von den Banken zur Verfügung gestellten unsoliden Geldes tatsächlich verfügbar ist. Im Gegensatz zur keynesianisch-animistischen Mythologie sind Konjunkturzyklen keine mystischen Phänomene, die durch Erscheinen von Tiergeistern verursacht werden, deren Ursache ignoriert werden soll, während die Zentralbanker versuchen, eine Markterholung herbeizuführen. Die ökonomische Logik zeigt deutlich, wie Rezessionen das unvermeidliche Ergebnis von Zinsmanipulationen und Verknappungen das unvermeidliche Ergebnis von Preisobergrenzen sind. Um den Punkt zu veranschaulichen, kann eine Analogie aus Mises Werk entnommen und verschönert werden. Stellen Sie sich den Kapitalbestand einer Gesellschaft als Ziegelsteine vor und die Zentralbank als Bauunternehmer, der für deren Verwendung zum Bau eines Hauses verantwortlich ist. Jedes Haus benötigt für seine Errichtung 10.000 Ziegelsteine und der Bauherr sucht einen Bauunternehmer, der in der Lage ist, 100 Häuser mit einem Gesamtbedarf von 1 Million Ziegelsteinen zu bauen. Aber ein keynesianischer Bauunternehmer, der den Auftrag erhalten möchte, erkennt, dass seine Chancen für eine Auftragserteilung besser sind, wenn er eine Ausschreibung einreichen kann, in der er verspricht, 120 Einheiten desselben Hauses zu bauen und dabei nur 800.000 Ziegel zu benötigen. Dies entspricht der Zinsmanipulation. Sie reduziert das Kapitalangebot und erhöht gleichzeitig die Nachfrage nach ihm. In Wirklichkeit werden die 120 Häuser 1,2 Millionen Ziegelsteine benötigen, aber es stehen nur 800.000 zur Verfügung. Die 800.000 Ziegel reichen aus, um mit dem Bau der 120 Häuser zu beginnen, aber sie reichen nicht aus, um sie fertigzustellen. Zum Baubeginn freut sich der Bauherr sehr über die keynesianische Wundertechnik, die es ihm ermöglicht, 20% mehr Häuser für 80% der Kosten zu erhalten. Dies verleitet ihn dazu, die 20% eingesparten Kosten für den Kauf einer neuen Yacht auszugeben. Aber die Masche geht nicht lange gut, da sich schließlich herausstellen wird, dass die Häuser nicht fertiggestellt werden können und der Bau eingestellt werden muss. Der Bauunternehmer hat es nicht nur versäumt, 120 Häuser fertigzustellen, sondern er hat kein einziges Haus fertiggestellt und dem Bauherrn 120 halbfertige Gebäude hinterlassen, also letztlich nutzlose Haufen Ziegelsteine ohne Dach. Durch die Masche des Bauunternehmers senkte der Bauherr die Investitionskosten, was letztlich dazu führte, dass weniger Häuser gebaut wurden, als mit präziser Preisangabe möglich gewesen wäre. Der Bauherr hätte 100 Häuser erhalten, wenn er sich für einen aufrichtigen Bauunternehmer entschieden hätte. Da er sich jedoch für einen keynesianischen Bauunternehmer entschied, der verzerrte Preisangaben macht, sind alle Gelder verschwendet, die er für diesen unrealistischen Plan ausgibt. Wenn der Bauherr den Fehler frühzeitig erkennt, könnte sich das für den Baubeginn von 120 Häusern verschwendete Kapital in Grenzen halten und ein neuer Bauunternehmer könnte aus den restlichen Ziegeln zumindest 90 Häuser errichten. Sollte der Bauherr der Realität nicht ins Auge sehen, bis seine Mittel erschöpft sind, bleibt er auf 120 unfertigen und wertlosen Häusern ohne Dach sitzen, die keinen Abnehmer finden. Wenn die Zentralbank den Zinssatz so manipuliert, dass er unter dem Abwicklungspreis des Marktes liegt, indem sie die Banken anweist, durch Anleihen mehr Geld zu schaffen, reduziert sie die in der Gesellschaft verfügbaren Ersparnisse und erhöht gleichzeitig die von den Kreditnehmern geforderte Geldmenge, während sie parallel dazu das Fremdkapital auf nicht realisierbare Projekte lenkt. Je unsolider also die Form des Geldes ist und je einfacher die Zentralbanken die Zinssätze manipulieren können, desto gravierender sind die Konjunkturzyklen. Die Geschichte des Geldes zeugt davon, dass Konjunkturzyklen und Rezessionen wesentlich strenger ausfallen, wenn das Geldangebot reguliert wird. Während die meisten Menschen glauben, dass sozialistische Gesellschaften der Vergangenheit angehören und Marktsysteme die kapitalistischen Volkswirtschaften beherrschen, sieht die Realität so aus, dass ein kapitalistisches System nicht ohne einen freien Kapitalmarkt funktionieren kann, bei dem der Preis des Kapitals durch das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage entsteht und die Entscheidungen der Kapitalisten von genauen Preissignalen bestimmt werden. Die Einmischung der Zentralbank in den Kapitalmarkt ist die Wurzel aller Rezessionen und all der Krisen, die die meisten Politiker, Journalisten, Wissenschaftler und linke Aktivisten gerne dem Kapitalismus zuschreiben. Jedoch kann nur durch die zentrale Planung der Geldmenge der Preismechanismus der Kapitalmärkte korrumpiert werden, was weitreichende Störungen in der Wirtschaft verursacht. Immer dann, wenn ein Staat die Inflation der Geldmenge fördert, sind negative Folgen unvermeidlich. Wenn die Zentralbank die Inflation der Geldmenge stoppt, steigen die Zinsen und es folgt eine Rezession, da viele der begonnenen Projekte als unrentabel eingestuft werden und aufgegeben werden müssen, was die Fehlverteilung von Ressourcen und Kapital offenbart. Wenn die Zentralbank ihren inflationären Prozess auf unbestimmte Zeit fortsetzen würde, würde sie nur das Ausmaß der Fehlallokationen in der Wirtschaft erhöhen, noch mehr Kapital verschwenden und die vermeintliche Rezession noch schmerzhafter machen. Die Rechnung für das angebliche Free Lunch, ein risikofreier Gewinn, der keynesianischen Spinner kommt bestimmt und sie wird heftig. Zitat: Wir haben den Tiger beim Schwanz gepackt. Wie lange kann diese Inflation noch andauern? Wenn der Tiger, die Inflation der Geldmenge, losgelassen wird, wird er uns auffressen. Und selbst wenn er immer schneller und schneller läuft und wir verzweifelt versuchen, uns festzuhalten, sind wir ebenfalls erledigt. Ich bin froh, dass ich nicht mehr hier sein werde, um das Endergebnis zu sehen. Zitat Ende. Friedrich Hayek. Die Planung der Geldmenge durch die Zentralbank ist weder wünschenswert noch möglich. Sie wird von jenen regiert, die den wichtigsten Markt einer Volkswirtschaft unter das Kommando einiger weniger stellen, die ignorant genug sind, zu glauben, dass sie einen so großen, abstrakten und aufstrebenden Markt wie den Kapitalmarkt zentral planen können. Sich vorzustellen, dass die Zentralbanken Rezessionen verhindern, bekämpfen oder managen können, ist ebenso großer Unsinn wie Pyromanen und Brandstifter, die für die Feuerwehr zuständig sind. Die relative Stabilität von solidem Geld, wegen der es vom Markt ausgewählt wird, ermöglicht das Funktionieren eines freien Marktes durch Preisfindung und individuelle Entscheidungsfindung. Unsolides Geld, dessen Bereitstellung zentral geplant ist, verhindert das Entstehen genauer Preissignale, da es von Natur aus kontrolliert wird. Zentrale Planungsstellen haben jahrhundertelang versucht, durch Preiskontrollen den schwer zu verortenden Preis zu finden, mit dem ihre Ziele erreicht werden können, jedoch ohne Erfolg. Der Grund für das Scheitern der Preiskontrollen liegt nicht darin, dass die zentralen Planer nicht den richtigen Preis auswählen können, sondern dass sie den Marktprozess daran hindern, Preise zur Koordinierung von Konsum- und Produktionsentscheidungen zwischen den Marktteilnehmern zuzulassen, was zu unvermeidlichen Unter- oder Überschüssen führt, indem sie lediglich einen Preis, irgendeinen Preis, vorschreiben. Ebenso ist eine zentrale Planung der Kreditmärkte zum Scheitern verurteilt, da diese die Marktmechanismen der Preisfindung zerstört, welche Marktteilnehmern präzise Signale und Anreize liefert, mit denen diese ihren Verbrauch und die Produktion regeln. Die Form des Scheiterns der zentralen Kapitalmarktplanung ist der Boom-and-Bust-Zyklus, wie er in der österreichischen Konjunkturtheorie erläutert wird. Es ist daher nicht verwunderlich, dass diese Dysfunktion als normaler Teil der Wirtschaftssysteme betrachtet wird, denn schließlich ist in den Köpfen der modernen Ökonomen eine Zentralbank, die die Zinssätze kontrolliert, ein normaler Bestandteil einer modernen Marktwirtschaft. Die Erfolgsbilanz der Zentralbanken in diesem Bereich war ziemlich erbärmlich, vor allem im Vergleich zu Zeiträumen ohne zentrale Planung und Steuerung der Geldmenge. Die 1914 gegründete US-Notenbank sorgte 1920 bis 21 für einen starken Rückgang der Reserven und anschließend für die akute Krise von 1929, deren Folge bis Ende 1945 anhielten. Von da an wurden wirtschaftliche Rezessionen zu einem regelmäßigen und schmerzhaften Bestandteil der Wirtschaft, der sich alle paar Jahre wiederholt und mit der die wachsende staatliche Intervention zur Bewältigung ihrer Folgen gerechtfertigt wird. Ein gutes Beispiel für die Vorteile von solidem Geld liefert der Blick auf das Schicksal der Schweizer Volkswirtschaft, der letzten Bastion von solidem Geld, die ihre Währung bis zu ihrer unglücklichen Entscheidung, die globale Neutralität aufzugeben und 1992 dem Internationalen Währungsfonds beizutreten, an Gold gebunden hielt. Vor diesem Zeitpunkt war die Arbeitslosenquote immer praktisch null und lag so gut wie nie über 1%. Nach ihrem Beitritt zum IWF, dessen Regeln die Staaten daran hindern, den Wert ihrer Währung an Gold zu binden, begann die Schweizer Wirtschaft, die Freuden des keynesianischen Spaßgeldes zu erleben, wobei die Arbeitslosenquote innerhalb weniger Jahre auf 5% stieg und selten unter 2% fiel. Beim Vergleich von Rezessionen mit den Perioden des Goldstandards ist zu berücksichtigen, dass der Goldstandard in Europa und den Vereinigten Staaten im 19. Jahrhundert bei weitem nicht die perfekte Form von solidem Geld darstellte, da es mehrere Nachteile gab, vor allem, dass Banken und Regierungen ihr Angebot an Geld und Krediten oft über das in ihren Reserven gehaltene Gold hinaus erweitern konnten, was zu Boom-and-Bust-Situationen führte, die denen des 20. Jahrhunderts ähnlich waren, wenn auch in viel geringerem Maße. Vor diesem Hintergrund können wir uns ein viel klareres Bild von der modernen Geldgeschichte machen, als es mithilfe der keynesianischen Flut an akademischen Lehrbüchern möglich ist. Der Ausgangstext für die Denkweise von Monetaristen ist The Monetary History of the United States von Milton Friedman und Anna Schwartz, was als wichtigstes Werk der US-Währungsgeschichte gilt. Das Werk verfügt über stolze 888 Seiten und ist voll von endlosen Fakten, Einzelheiten, Statistiken und Analysen, ohne dem bedauernswerten Leser auch nur ein einziges Mal das eigentliche Problem näher zu bringen, nämlich die Ursachen von Finanzkrisen und Rezessionen. Der grundlegende Fehler von Friedman und Schwartz' Buch ist typisch für die moderne akademische Wissenschaft. Es handelt sich lediglich um eine Fleißaufgabe, bei der Logik durch Exaktheit ersetzt wird. Das Buch vermeidet systematisch und methodisch die Ursachen der Finanzkrisen, die die US-Wirtschaft seit über einem Jahrhundert heimgesucht haben, jemals in Frage zu stellen und überflutet den Leser stattdessen mit beeindruckend gut recherchierten Daten, Fakten, Wissenswertem und Details. Die zentrale Aussage des Buches ist, dass Rezessionen durch Staaten verursacht werden, die im Falle von Finanzkrisen, Bankenanstürmen und Deflation nicht schnell genug mit einer Erhöhung der Geldmenge reagieren, um den Bankensektor wieder aufzublähen. Es ist typisch für die Milton-Friedman-Weltsicht des Libertarismus, dass sie den Staat für ein volkswirtschaftliches Problem verantwortlich macht. Am Ende führt die unzureichende Argumentation sogar dazu, dass noch mehr staatliche Eingriffe als Lösung vorgeschlagen werden. Der eklatante Fehler des Buches ist, dass die Autoren nicht ein einziges Mal über die Ursachen dieser Finanzkrisen, Bankläufe und deflationären Zusammenbrüche der Geldmenge diskutieren. Wie aus der österreichischen Interpretation der Konjunkturtheorie hervorgeht, ist die einzige Ursache einer gesamtwirtschaftlichen Rezession die Inflation der Geldmenge. Befreit von der Last, die Ursache verstehen zu müssen, können Friedman und Schwartz sodann die Ursache selbst als Heilmittel empfehlen. Regierungen müssen eingreifen, um das Bankensystem aggressiv zu rekapitalisieren und die Liquidität beim ersten Anzeichen einer wirtschaftlichen Rezession zu erhöhen. Dadurch wird dem aufmerksamen Leser deutlich, warum moderne Ökonomen das Verständnis der logischen Kausalität so sehr verabscheuen. Es würde fast alle ihre vermeintlichen Lösungsvorschläge enttarnen. Friedman und Schwartz begannen das Buch im Jahr 1867, sodass sie bei der Ursachenanalyse der Rezession von 1873 eine Kleinigkeit vollständig unbeachtet ließen, nämlich, dass die US-Regierung zur Finanzierung des Bürgerkriegs Greenbacks druckte, was die eigentliche Ursache dieser Rezession darstellte. Dieses Muster wiederholt sich im gesamten Buch. Friedman und Schwartz diskutierten kaum die Ursachen der Rezession von 1893 und beziehen sich stattdessen auf einen Ansturm auf Silber, da Gold nicht ausreichte, um den monetären Bedarf der Wirtschaft zu decken, und überschwemmen den Leser sodann mit Kleinigkeiten über die Rezession in diesem Jahr. Sie versäumen es, den Sherman Silver Purchase Act von 1890 zu erwähnen, der vom US-Kongress genehmigt wurde und der das US-Finanzministerium verpflichtete, große Mengen an Silber im Zusammenhang mit einer neuen Ausgabe von Staatsanleihen zu kaufen. Da Silber zu diesem Zeitpunkt weltweit fast vollständig als Geld entwertet war, versuchten die Besitzer von Silber oder Staatsanleihen, ihren Besitz in Gold umzuwandeln, was zu einem Abverkauf der Goldreserven des Schatzamtes führte. Tatsächlich hatte das Finanzministerium ein beträchtliches Maß an fehlgeleitetem monetärem Expansionismus betrieben, indem es die Geldmenge erhöhte und versuchte, so zu tun, als wäre Silber immer noch Geld. All dies führte zu einer Abwertung der US-Staatsanleihen und damit zu einer Finanzblase, die implodierte, als sich die Auszahlungen in Gold beschleunigten. Selbst ohne große Kenntnisse der Geldtheorie könnte man dies in jedem Geschichtsbuch über diesen Zeitraum nachlesen, aber Friedman und Schwartz vermeiden eindrucksvoll, dies auch nur zu erwähnen. Bei der Erläuterung der Rezession von 1920 ignoriert das Buch den hohen Anteil an monetärer Expansion, der erforderlich war, um den Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg zu finanzieren. Obwohl sie es in ihrer Analyse nicht erwähnen, kann man anhand ihrer Daten erkennen, dass die Geldmenge zwischen Juni 1914 und Mai 1920 um 115% anstieg. Nur 26% dieses Anstiegs waren auf die Zunahme der Goldbestände zurückzuführen, was bedeutet, dass der Rest von der Regierung, den Banken und der US-Notenbank verursacht wurde. Dies war die zentrale Ursache der Wirtschaftskrise von 1920, aber auch das bleibt unerwähnt. Am merkwürdigsten ist jedoch, wie sie die Erholung von der Wirtschaftskrise von 1920 bis 1921, die vom Ökonom Benjamin Anderson als letzte natürliche Erholung bis hin zur Vollbeschäftigung bezeichnet wurde, völlig ignorieren. Damals konnten die Steuern und Staatsausgaben gesenkt und die Löhne frei angepasst werden, was zu einer schnellen Rückkehr zur Vollbeschäftigung in weniger als einem Jahr führte. Die Rezession von 1920 erzeugte einen der schnellsten Produktionsrückgänge in der amerikanischen Geschichte. 9% Rückgang in einem Zeitraum von 10 Monaten, von September 1920 bis Juli 1921. Und auch die schnellste Erholung. In anderen Rezessionen, in denen Keynesianer und Monetaristen Liquidität in die Märkte pumpten, die Geldmenge und die Staatsausgaben erhöhten, verlief die Erholung langsamer. Während jeder versucht, aus den Fehlern zu lernen, die zur Weltwirtschaftskrise führten, schweigen sich die Mainstream-Ökonomie-Lehrbücher über die Rezession von 1920 aus und versuchen gar nicht erst herauszufinden, warum diese Rezession so schnell überwunden wurde. Der damalige Präsident Warren Harding trat stark für freie Märkte ein und weigerte sich, dem Ruf interventionistischer Ökonomen zu folgen. Die Fehlinvestitionen wurden liquidiert und die dort eingesetzten Arbeits- und Kapitalressourcen wurden sehr schnell in neue Investitionen umverteilt. Die Arbeitslosigkeit kehrte bald wieder auf ein normales Maß zurück, gerade weil es keine staatlichen Interventionen und somit keine Verstärkung der Marktverzerrungen gab, die sie von vornherein verursacht hatten. Dies ist das genaue Gegenteil von allem, was Friedman und Schwartz empfehlen und wird daher in ihrer Arbeit nicht einmal erwähnt. Das wohl berühmteste Kapitel des Buches und das einzige, das jeder zu lesen scheint, ist Kapitel 7, das sich auf die Great Depression konzentriert. Das Kapitel beginnt nach dem Börsencrash vom Oktober 1929, während Kapitel 6 bereits im Jahr 1921 endet. Dem gesamten Zeitraum von 1921 bis Oktober 1929, der alle Ursachen der Weltwirtschaftskrise enthalten müsste, wird keine Bedeutung beigemessen, weshalb diese Zeitspanne auf keiner einzigen der 888 Seiten des Buches erwähnt wird. Nur kurz erwähnen Friedman und Schwartz, dass das Preisniveau in den 1920er Jahren nicht zu schnell gestiegen war. Auf dieser Grundlage kommen sie zu dem Schluss, dass der Zeitraum nicht inflationär war und somit die Ursache der Rezession nicht inflationärer Natur gewesen sein können. In den 1920er Jahren kam es jedoch sehr wohl zu einem sehr schnellen Wirtschaftswachstum, das letztlich zu einem Preisverfall führte. Es gab damals auch eine starke monetäre Expansion, verursacht durch den Versuch der US-Notenbank, der Bank of England, dabei zu helfen, den Goldabfluss einzudämmen, der wiederum darauf zurückzuführen war, dass die Bank of England die Geldmenge aufblähte, anstatt die Löhne nach unten anpassen zu lassen. Der Nettoeffekt des Anstiegs der Geldmenge und des schnellen Wirtschaftswachstums war, dass nicht das Preisniveau, sondern die Vermögenspreise stark anstiegen, hauptsächlich Wohnungen und Aktien, Die gestiegene Geldmenge hatte sich nicht in einem Anstieg der Konsumgüterpreise niedergeschlagen, da diese hauptsächlich von der US-Notenbank gesteuert wurden, um die Aktien- und Immobilienmärkte zu stimulieren. Die Geldmenge expandierte im Zeitraum 1921 bis 1929 um 68,1%, während der Goldbestand nur um 15% zunahm. Und eben dieser Anstieg des Dollarbestands über den Goldbestand hinaus ist die eigentliche Ursache der Weltwirtschaftskrise. Eine ganz besondere Erwähnung verdient der Vater der Monetaristen, Irving Fisher, der sich in den 1920er Jahren mit der wissenschaftlichen Verwaltung des Preisniveaus beschäftigte. Fisher stellte sich vor, dass, während die Vereinigten Staaten die Geldmenge erhöhten, seine umfangreiche Datenerhebung und sein wissenschaftliches Management es ihm ermöglichen würden, das Wachstum der Geldmenge und der Vermögenspreise zu kontrollieren, um sicherzustellen, dass das Preisniveau stabil blieb. Am 16. Oktober 1929 verkündete Fisher stolz in der New York Times, dass die Aktien ein, Zitat, dauerhaft hohes Niveau, Zitat Ende, erreicht hätten. Am 24. Oktober 1929 kollabierten die Aktienmärkte und nachdem sich die Rezession weiter verschlimmerte, sollte es noch bis Mitte der 1950er Jahre dauern, Jahre nach Fischers Tod, bis die Börsen wieder das dauerhaft hohe Niveau erreichten, das Fischer 1929 verkündet hatte. Es ist also kein Wunder, dass Milton Friedman, später Irving Fisher, zum größten Ökonom Amerikas erklärte. Der Börsencrash resultierte aus der monetären Expansion der 1920er Jahre, die eine massive Blase von Scheinvermögen an den Aktienmärkten erzeugte. Als sich die Expansion verlangsamte, platzte die Blase unweigerlich. Nach dem Platzen entstand eine deflationäre Spirale, in der das gesamte scheinbare Vermögen der Blase verschwand. Wenn das Vermögen verschwindet, ist ein Ansturm auf die Banken unvermeidlich, während die Banken damit kämpfen, ihren Verpflichtungen nachzukommen. Dies macht deutlich, wie problematisch ein Mindestreservesystem im Bankenwesen ist. Es führt unweigerlich in die Katastrophe. Vor diesem Hintergrund wäre es für die Fed angemessen gewesen, die Einlagen der Menschen zu garantieren und nicht die Verluste der Unternehmen und Aktienmärkte. Die einzige Lösung für dieses Problem wäre, die Banken alleine dafür zur Rechenschaft zu ziehen und Liquidation und Preisverfall zuzulassen. Sicherlich wäre diese Lösung mit einer schmerzhaften Rezession verbunden gewesen, aber genau deshalb hätte die monetäre Expansion gar nicht erst stattfinden dürfen. Wenn man versucht, die Rezession abzuwenden, indem man mehr Liquidität in sie hineinpumpt, wird das die Verzerrungen, die die Krise überhaupt erst verursacht haben, nur noch verschärfen. Die monetäre Expansion schuf einen trügerischen Wohlstand, der die Ressourcen falsch zuwies. Nur wenn dieser Wohlstand verschwindet, kann der Markt wieder ordnungsgemäß mit einem angemessenen Preismechanismus funktionieren. Es war dieser trügerische Wohlstand, der den Zusammenbruch überhaupt erst möglich machte. Die Rückkehr dieses Scheinvermögens zu seinem Ursprung bedeutet einfach, das Kartenhaus wieder zusammenzubauen und es auf einen weiteren, größeren und stärkeren Rückgang vorzubereiten. Nachdem sie den Zeitraum bis 1929 kurzerhand als bedeutungslos für den Börsencrash darstellen, kommen Friedman und Schwartz zu dem Schluss, dass es lediglich die Reaktion der Fed auf den Crash war, die den Börsenabsturz zu einer Weltwirtschaftskrise werden ließ. Hätte die US-Notenbank die monetären Zügel gelockert, um das Bankensystem mit Liquidität zu fluten, so deren Argumentation, dann wären die Verluste an den Aktienmärkten weitgehend unbedeutend für die Gesamtwirtschaft gewesen und es hätte keine größere Rezession gegeben. Die Tatsache, dass die Fed als Reaktion auf diese Krise tatsächlich expansiv handelte, wird in der Datenflut ignoriert. Obwohl die US-Notenbank versuchte, die Liquiditätsengpässe im Bankensektor zu mildern, konnten sie den Zusammenbruch nicht aufhalten. Nicht wegen mangelnder Entschlossenheit, sondern wegen des wirtschaftlichen Zusammenbruchs falsch zugewiesener Kapitalanlagen und der in Kapitel 4 diskutierten stark interventionistischen Politik. Drei wichtige Fragen bleiben in diesem gigantischen Werk unbeantwortet und offenbaren eine krasse Lücke in dessen Logik. Erstens, warum gibt es keinen Vergleich der Rezession von 1920 und 1929? Erstere hielt nicht lange an, obwohl die Fed nicht in der von den Autoren empfohlenen Weise eingriff. Zweitens, warum erlitten die Vereinigten Staaten im 19. Jahrhundert während der Zeit, in der es keine Zentralbank gab, nie eine Finanzkrise, außer in den beiden Fällen, in denen der Kongress das Finanzministerium angewiesen hatte, wie eine Zentralbank zu handeln, während des Bürgerkriegs mit dem Druck der Greenbacks und 1890 nach der Monetarisierung von Silber? Der nun folgende dritte Punkt ist sehr aufschlussreich. Wie haben die Vereinigten Staaten eine ihrer längsten Perioden nachhaltigen Wirtschaftswachstums ohne Finanzkrisen zwischen 1873 und 1890 verwaltet, als es überhaupt keine Zentralbank gab und die Geldversorgung eingeschränkt wurde, während zugleich das Preisniveau weiter zurückging? Friedman und Schwartz erwähnen diese Ära nur am Rande und merken an, dass die Wirtschaft trotz des Preisverfalls beeindruckend wuchs, ohne sich jedoch darum zu scheren, wie ihnen eine solche Tatsache angesichts ihrer Phobie gegen den Preisverfall um die Ohren fliegt. Rothbard erläutert, dass eine funktionierende Marktwirtschaft keinen Anlass für eine dauerhafte Arbeitslosigkeit gibt. Ein normal funktionierender freier Markt bringt mit sich, dass viele Arbeitskräfte ihren Arbeitsplatz verlieren oder aufgeben und viele Unternehmen aus den verschiedensten Gründen in Konkurs gehen oder geschlossen werden. Aber diese Arbeitsplatzverluste werden sich mit neu geschaffenen Arbeitsplätzen und Unternehmen im Großen und Ganzen aufheben, was dazu führt, dass eine vernachlässigbar kleine Anzahl von Arbeitskräften zu jedem Zeitpunkt unfreiwillig arbeitslos ist, wie dies in den Jahren der Fall war, in denen der Goldstandard im 19. Jahrhundert nicht missbraucht wurde und wie es in der Schweiz vor 1992 der Fall war. Nur wenn eine Zentralbank die Geldmenge und den Zinssatz manipuliert, wird es möglich, dass größere Ausfälle in ganzen Wirtschaftssektoren gleichzeitig stattfinden, was zu Massenentlassungen in ganzen Branchen führt und eine große Anzahl von Arbeitnehmern mit Fähigkeiten, die nicht leicht auf andere Bereiche übertragbar sind, gleichzeitig arbeitslos macht. Wie Hayek es ausdrückte, Zitat, die Ursache für die Phasen der Arbeitslosigkeit ist nicht der Kapitalismus, sondern eine Regierung, die den Unternehmen ihr Recht verweigert, gutes Geld zu verdienen. Zitat Ende.